An jenem Tag wird Allah ihr wahres Gericht, Surteil, in vollem Maß zukommen lassen, und sie werden erfahren, dass Allah die offenkundige Wahrheit ist.